Ey Digga, was macht denn ihr alle auf TikTok? Digga, dann mach mal lauter. Schließ dein Handy an die Boxen an, Digga. Und dann gib mir hier volle Pulle. Bass Booster. Digga, warum bist du auf TikTok? Schreib es mal in die Kommentare, Digga. TikTok ist einfach geil, Digga. Es ist einfach geil. Alles klar, Digga. Und jetzt noch einmal zum Schluss den richtigen Superbass. Festhalten und gibby! TikTok, an die Hater hier, ihr seid hier genau falsch, Digga. TikTok, ihr seid der geilste Haufen, der mir jemals begegnet ist, Digga. Das feier ich. Und jetzt macht die Mucke lauter. TikTok. Euer Content ist einfach geil. Digga, mach das Plus weg!